dabei, dann hat... Dann hat halt nur jemand... Dann hat noch jemand Ketamin dabei. Und um 8 Uhr morgens hast du dann geguckt, dann wieder hier so was gewaschen. Don't let me down.

We'll be right back. Tages schon klar und deswegen habe ich die Wunde der Augen. Stop. Thank you. 80, heute 40 tote Fische. Ich bin noch drauf als drauf, aber ich bin der Meinung, jetzt kriege ich sie richtig. Ich komm erst, wenn ich werde schiffen, vorher gibt's keinen Haus für mich. Da kommt jeder von mir aus, wenn ich hau, ich werde zum Traum. Egal, mein Ding ist breit, der Digga macht die Muschi frei. Mir ist heiß, mir ist feucht, die Leute aus, der Digga weiß. In den Hals, Morgi Style, wir wumsen, schwitzen, geil. Im Club, im Haus, im Bett, egal wo er liegt, jetzt ist. Mega bumsig, mega bumsig, mega bumsig, bumsig, ha. Mega bumsig, mega bumsig, mega bumsig, ha.

Trying to holler at me. I don't want no scrub.

Moment.